Vöglein singen. Sie sangen so jung, sie sangen so alt. Die kleinen Waldvögelein im grünen Wald, im grünen Wald. Wie gern hört ich sie singen, ja, sing, Frau Nachtigall, sing du's bei meinem Veitliebchen. Komm schier, komm schier, wenn's niemand auf der Gasse ist, dann komm zu mir, dann komm zu mir. Herein will ich dich lassen, ja, lassen. Der Tag verging, die Nacht brach an. Er kam zu feins Liebchen gegangen. Er klopft so leis, wohl an dir. Schläfst du oder wachst, mein Kind? Ich hab so lang gestanden, ich hab so lang gestanden. Es zum holden, süßen Lieben. Die Nachtigall sang die ganze Nacht. Du schlaf, sieh dich weg, nimm dich.